Kundgabe 4813. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.1.1950. Gnadenmaß unbegrenzt. Keine Bevorzugung des Einzelnen. Es wird euch allzeit das Maß von Gnade zuteil, das ihr annehmen, das heißt, wirksam an euch werden lassen wollet. Ich bin stets bereit, Gnaden auszuschütten über jeden Menschen, doch nicht alle sind gewillt, sie entgegenzunehmen, sich zu öffnen, dem Gnadenstrom und sich darin zu baden. Wie oft werdet ihr von meiner Gnade umwogt? Wie oft schütte ich das Füllhorn meiner Gnade aus über die Erde? Und es hat jeder die Berechtigung, sich in ihren Besitz zu setzen. Doch meine Gnadengabe wird nur selten gewertet als ein Liebegeschenk von mir von höchstem Erfolg. Und darum ist die Entwicklung der Menschen auf Erden so verschieden. Darum gibt es so viele Stufen der Reife und darum bleiben viele Menschen unten, während andere zur höchsten Höhe emporsteigen, weil immer mehr Gnade ihnen winkt, je höher sie steigen. Meine Liebe aber umfasset alle meine Geschöpfe und darum bedenke ich keines karg. Nehmen können sie alle von mir, so viel sie wollen, aber sie wollen nicht viel. Das heißt, nur wenige haben den Wert meiner Gnaden erkannt und bereichern sich daran, weil sie nicht beschränkt werden in der Entgegennahme von Gnaden, weil sie ständig arbeiten an sich und also auch die Gnaden wirksam werden lassen. Ich zwinge jedoch niemandem die Gnade auf. Ich gebe auch denen, die sie nicht von selbst begehren. Ich biete sie ihnen an, aber dann muss erst der Wille des Menschen bereit sein, mein Geschenk anzunehmen, ansonsten es völlig ohne Wirkung bleibt, also sie in Wirklichkeit keine Gnade empfangen haben. Dass nun bei wenigen Menschen die Zufuhr der Gnade offensichtlich ist, darf nicht zu dem Schluss berechtigen, dass ich diese Menschen außergewöhnlich bedenke, dass sie nach meiner Wahl bestimmt sind, Großes zu leisten und ich sie darum mit Gnade überschütte. Der Wille dieser Menschen war bereit, mit meiner Gnade zu wirken, zu meiner Ehre. Darum konnten sie auch schöpfen unermesslich aus dem Gnadenquell, den meine Liebe jedem Menschen erschlossen hat. Doch wer sich meiner Gnaden bedienet, der kann alles erreichen auf Erden, was ihm geistig zum Ziel gesetzt ist. Denn meine Gnade empfangen heißt, nichts mehr ohne mich zu tun, jegliche Hilfeleistung von mir zu erbitten und zu erreichen, und ständig unter meinem besonderen Schutz zu stehen. Er lebt in meiner Gnade. Ich sehe ihn wohlgefällig an, denn seine Gedanken suchen mich des Öfteren im Bewusstsein dessen, dass ich sein treuester Freund und Vater bin, der ihn mit Gnadengaben überreich bedenket. Ohne Gnade braucht kein Mensch auf Erden auszukommen, das heißt, stets bin ich zur Hilfe bereit, wo meine Hilfe benötigt wird, weil mein Erbarmen und meine Liebe allen meinen Geschöpfen gilt, denen ich zur Seligkeit verhelfen will. Wer meine Gnade annimmt, der wird selig werden, doch wer sie zurückweiset, der ist rettungslos verloren auf ewige Zeiten, weil niemand ohne meine Hilfe dem geistigen Tode entrinnen kann. Amen.